SWR 2 Wissen. Welt am Draht. Thema heute: Hightech-Spielzeug. Mit Michael Stein, willkommen. Zunehmend trifft man auch in einst klassischem Spielzeug auf digitale Komponenten. Welt am Draht stellt Ihnen diesmal intelligente Spielzeugroboter, Spielcomputer fürs Internet und Modelleisenbahnen mit PC-Steuerung vor. Viele Jahre lang hatte die Beschäftigung mit einer Modelleisenbahn irgendwie etwas Spießiges, Muffiges, Langweiliges. Es war eine Freizeitbeschäftigung für ältere Herren mit viel Zeit und viel Geld. Noch vor ein paar Jahren musste man hochkomplexe Verdrahtungen und raffiniert ausgeklügelte Schaltungen montieren, damit auf der Anlage mehr als ein Zug seine Runden drehen konnte. Das war vielen Hobby-Zugführern einfach zu kompliziert und viel zu viel Arbeit. Und so landete so manche Anlage nach anfänglichem Interesse schließlich auf dem Abstellgleis und auf dem Dachboden. Das hat sich geändert. Modelleisenbahnen liegen voll im Trend. Wie man auf der gut besuchten Modellbahnmesse, die Anfang Dezember in München stattfand, deutlich spüren konnte. Und auch immer mehr jüngere Menschen, die aber nach wie vor meistens männlich sind, interessieren sich dafür. Ein Grund? Die Modellbahn hat sich vom altmodischen Spielzeug längst vergangener Tage zu einer Art real gewordenem Computerspiel entwickelt. Hersteller und Modellbahner legen meist großen Wert darauf, dass die kleinen Lokomotiven und Waggons ihren großen Vorbildern möglichst ähnlich sind. Einen ganz entscheidenden Unterschied gibt es aber doch. Im Gegensatz zu den echten Zügen beziehen die Minimotoren in den Modellbahnloks ihren Strom aus den Gleisen. Bei einer herkömmlichen Modelleisenbahn ist das Prinzip dabei simpel. Eine Art Netzteil, der Transformator, wird an die Gleise angeschlossen und liefert den Strom. Je stärker man den Drehknopf am Trafo aufdreht, desto stärker ist der Strom und desto schneller fährt die Lok. Fließt kein Strom, bleibt die Lok stehen. Befinden sich zwei oder drei Loks auf demselben Gleis, reagieren alle gleich auf die Veränderung der Stromstärke. Alle fahren los oder alle bleiben stehen. Eine mit digitaler Technik ausgestattete Modellbahnanlage funktioniert völlig anders. Das wichtigste Steuergerät bei einer digitalen Modellbahn ist die sogenannte Zentrale, ein Kästchen, in dem im Grunde ein kleiner Computer steckt. Der Strom gelangt jetzt also aus der Zentrale in die Gleise. Erstaunlich ist, dass dieser Strom immer gleich stark ist, ganz gleich, ob die Züge nun schnell oder langsam fahren oder sogar stehen. In diesem Strom sind außerdem digitale Botschaften versteckt. Die Zentrale schickt auf diese Weise nämlich die Befehle, die man als Benutzer eingegeben hat, an die einzelnen Loks. Im Inneren der Lokomotiven steckt ein sogenannter Decoder, eine kleine Platine, die diese Daten empfängt und die Befehle an den Motor der Lok weitergibt. Wenn der Befehl zum Beispiel »Fahre in einer bestimmten Geschwindigkeit vorwärts« lautet, gibt der Decoder entsprechend viel Strom an den Motor weiter. Damit auch nur der Decoder reagiert, den man ansprechen will, besitzt jede der kleinen Platinen einen eigenen Namen, eine sogenannte Adresse. Mehrere Loks können so auf dem gleichen Gleis völlig unterschiedliche Aktionen ausführen. Jürgen Freiwald, Programmierer der Modellbahnsteuerungssoftware Railroad und Co. Als einzelner Modellbahner kann ich gleichzeitig eine einzige Lok fahren oder vielleicht zwei. Und wenn ich dann aber einen richtigen Betrieb machen will, wo Züge auch automatisch fahren, 5, 6, 7, 8 Züge gleichzeitig, das kann ich per Hand nicht mehr steuern und dafür verwende ich den Computer. Oder wenn ich abwechslungsreichen Betrieb haben will, Zufallsfahrten, Dinge, die ich nicht vorhersehen kann, die einfach zufällig auf der Anlage passieren, damit ein wenig Abwechslung reinkommt. Denn manche der digitalen Steuerpulte besitzen zwar, je nach Hersteller und Modell, zwei Drehregler, mit denen man also zwei Züge gleichzeitig kontrollieren kann. Mehr als diese zwei Züge kann man aber eigentlich nicht mehr im Auge behalten. Unfälle inmitten der Pappmaché-Hügel wären sonst vorprogrammiert. Abhilfe schafft der Computer. An die Zentrale wird hierfür über die vorhandene serielle Schnittstelle ein ganz normaler PC angeschlossen. Die Steuerbefehle bekommen die Loks ab sofort nicht mehr durch das Drehen der Regler an der Zentrale, sondern vom PC, genauer gesagt von der Steuersoftware. Auf dem Bildschirm des PC ist dann ein Bild der Anlage zu sehen. Per Maus legt man zunächst fest, welche Wege eine bestimmte Lok fahren darf, welche Weichen und Signale geschaltet werden müssen. Per Mausklick startet man schließlich den Fahrbetrieb, der auf Wunsch sogar nach einem vorher ausgearbeiteten Fahrplan abläuft und kann die Anlage beobachten. Also ein Computerprogramm darf auf keinen Fall jetzt dem Modellbahner nun völlig alles aus der Hand nehmen, dass der mit verschränkten Armen vor der Anlage sitzt und die Züge fahren dort vollautomatisch an ihm vorbei. Das ist langweilig, dann kann ich auch einen Videofilm anschauen. Sondern wir haben ganz bewusst gesagt, es ist möglich, Handbetrieb und Automatikbetrieb zu mischen, sodass dort, wo der Betriebsablauf die Fähigkeiten des Anwenders zu steuern übersteigt oder dort, wo man zufällige Hintergrundabläufe haben will, springt der Computer ein. Oder für Routineaufgaben, automatisches Abstellen eines Zuges im unterirdischen Schattenbahnhof, da springt der Computer ein, während ich selber mit dem Handregler im sichtbaren Bereich meiner Anlage fahre. Damit das auch wirklich reibungslos funktioniert, müssen außer den Loks auch die Signale und Weichen digitalisiert, also mit Decodern ausgestattet werden. Nur dann lassen sich die Weichen und Signale auch vom digitalen Steuerpult und vom PC aus steuern. Weil jedoch in einer Mini-Weiche oder einem Signal kaum Platz dafür wäre, werden die Decoder meistens außerhalb, irgendwo an der Unterseite der Anlage versteckt. Auch sie empfangen die Steuersignale vom Computer über die Gleise und schalten die Weichen und Signale. Der Computer kann zwar mehr Züge als der Mensch gleichzeitig steuern, er weiß aber so ohne weiteres nicht, wo sich ein bestimmter Zug gerade befindet. Er ist daher auf sogenannte Rückmeldungen vom Gleis angewiesen. Zu diesem Zweck werden am Gleis Kontakte angebracht und mit einem sogenannten Rückmeldemodul verbunden. Diese Platine wird ebenfalls meist unterhalb der Modellbahnanlage montiert. Überfährt nun ein Zug einen Kontakt, wird das vom Rückmeldemodul registriert und an die digitale Steuerung gemeldet. So kann der PC Rückschlüsse darauf ziehen, wo sich welcher Zug gerade befindet. Das Beispiel zeigt, es wird immer einfacher, heute den Einstieg in die Modellbahnerei zu wagen. Spaß am Basteln muss man zwar noch haben, Elektronikexperte muss man hingegen nicht mehr sein. Und auch immer mehr Kinder entdecken wieder, wie viel mehr Spaß es machen kann, mit der Maus reale Mini-Züge durch die Tunnels zu steuern, statt in Computerspielen mit virtuellen Figuren durch Fantasiewelten zu wandern. Und sogar die Wissenschaft hat die digitale Modellbahn bereits für sich entdeckt. In einem Projekt zeigten zum Beispiel Informatiker und Elektrotechniker der Bochumer Fachhochschule auf der Hannover Messe 2001, wie man eine Modellbahnanlage per Internet überwachen und über das Handy steuern kann. Eine Live-Webcam überträgt hier die Bilder der Modellbahn ins Internet. Steuerbefehle kann man per Handy geben. Wird eine Weiche per Handy gestellt, kann man sich über die Webcam vom Erfolg dieses Eingriffs überzeugen. Der kleine Zug ändert seinen Kurs und biegt an der Weiche ab. Anhand dieses Beispiels wollen die Wissenschaftler zeigen, wie simpel es sein kann, eine Maschine oder sogar eine komplette Fabrikanlage mit Hilfe gängiger Internettechnik im Auge zu behalten und zu steuern. Stellt der am Wochenende diensthabende Ingenieur zum Beispiel mit Hilfe des Live-Videobildes an seinem PC-Bildschirm zu Hause eine Unregelmäßigkeit in der Anlage fest, kann er per Handy eingreifen und einzelne Komponenten beeinflussen oder gar abschalten. Noch ist das aber Hightech-Spielzeug für Wissenschaftler. Weiterführende Infos rund um die digitale Modellbahn finden Sie übrigens auf der Welt am Draht Homepage im Internet. Die Adresse sage ich Ihnen am Schluss der Sendung. Ja, und wir bleiben gewissermaßen beim Thema, denn wieder geht es um Spielzeug und darum, wie dieses Spielzeug auch den Weg in die Forschungslabors schafft. In diesem Fall kommt es aber auch von dort. Die Rede ist von den bunten Noppensteinen aus Dänemark. Schon seit vielen Jahren bemüht sich ihr Hersteller Lego, den Anschluss ans Informationszeitalter nicht zu verpassen. Mindstorms heißt ein Konzept, in dessen Mittelpunkt ein intelligenter Baustein mit Computertechnik steht. Rund um Roboter und Maschinen, die man auf dessen Basis konstruieren kann, entstand im Internet eine lebhafte Fangemeinde, eine Community, die sich über neue Projekte austauscht und über alle Grenzen und Entfernungen hinweg miteinander in Kontakt steht. Marion Dilk hat für uns mit Lego gespielt. Statistisch hat jeder Erdenbürger 50 Lego-Steine. Und ich glaube, die meisten von uns haben irgendwann mal in ihrem Leben mit Lego-Steinen gespielt oder versucht, etwas zu bauen. Konrad Schwarzbach und sein Sohn Bastian kennen sich aus mit den kleinen, bunten Bausteinen aus Plastik. Im Oktober haben sie einen Wettbewerb der Firma Lego gewonnen. Dieser Wettbewerb war also ausgeschrieben, einen autonom agierenden Roboter zu bauen, der oben in der ISS, in der Internationalen Space Station, operieren sollte mit einem nicht vorgegebenen Zweck. Also das konnte man sich selber überlegen, sollte man kreativ werden und ja, ihn zu bauen, ihn zu programmieren. Der Wettbewerb ist eine der vielen Marketingmaßnahmen, mit denen die dänische Spielzeugfirma wieder ins Gespräch kommen will. Lego gilt als kreatives Spielzeug, das pädagogisch wertvoll zum Selbermachen anregt. Lego und Computer, das waren lange Zeit zwei Welten, die nicht zueinander wollten. Doch Anfang der 90er Jahre war Lego plötzlich nicht mehr gefragt. Die teuren Sets zum Bau von Ritterburgen, Polizeistationen und Lastwagen blieben in den Regalen liegen. Um den Anschluss an die neuen Trends auf dem Spielzeugmarkt nicht zu verpassen, musste Lego sich auf den Computer einlassen. Einen kompetenten und visionären Partner fand die Firma in Seymour Papert. Der hatte das berühmte Media Lab am MIT mitgegründet und die Programmiersprache Logo entwickelt. Außerdem beschäftigte sich Papert schon seit längerem damit, wie sich Computer auf das Lernen von Kindern auswirken. Der Titel eines seiner Bücher gab dem Lego-Projekt seinen Namen, Mindstorms. Das Ziel war bald klar. Die bekannten Bausteine sollten ein intelligentes, programmierbares Zusatzmodul bekommen, mit dem sich autonome Roboter bauen lassen. Das entstandene Mindstorms-Baukastensystem funktioniert nach dem alten Prinzip, aber mit neuen Elementen. Da sind also viele, viele Steine, die bekannt sind von Lego, aber es gibt eben auch einen etwas größeren Stein, der programmierbar ist. Der hat drei Eingänge, da kann man Sensoren dranhängen, und drei Ausgänge, da kann man zum Beispiel Motoren dranhängen. Einfach über normale Lego-Steinchen auch wieder, wobei die nicht ganz normal sind, weil da Kontakte drin sind. Monika Müllerburg ist Informatikerin am Fraunhofer-Institut in St. Augustin bei Bonn. Sie entwickelt autonome Robotersysteme. In der Robotik ist ein Stichwort im Moment Edutainment-Robotik. Und in dem Zusammenhang habe ich mir diese Lego Mindstorms angeschaut, also Baukästen, mit denen man selber Roboter bauen kann. Und mich hat das fasziniert, als ich die gesehen habe, weil ich eigentlich sofort gesehen habe, dass man damit unheimlich gut Wissen erwerben kann, Kenntnisse erwerben kann. Und dann kam mir die Idee, und die ist nicht neu, in den USA wird sowas schon seit Jahren gemacht, das zu nutzen, um Menschen, die sich sonst für Technik nicht so interessieren, an Technik heranzuführen. Ein Vorteil des Systems wird auf den ersten Blick deutlich. Die Lego-Roboter sehen nicht nach Computer aus, sondern nach Spielzeug. Auch diejenigen, die Scheu vor dem Computer empfinden, die Angst vor der Technik haben, finden zu den bunten, harmlos aussehenden Robotern einen Zugang. Wir hatten jetzt vor kurzem eine Ausstellung im Deutschen Museum in Bonn, wo wir Besucherinnen und Besuchern, Schülern, Schülerinnen gezeigt haben, wie man solche Roboter programmieren kann. Und da saßen, es war wirklich schön anzusehen, alle Altersgruppen, Familien von Kleinstkindern bis zum Opa oder Oma, und waren fasziniert von denen. Und da haben viele ihr erstes Programm geschrieben, also einen kleinen Roboter programmiert, der dann auch wirklich das getan haben, was sie wollten. Die Konstruktion der Roboter folgt den bekannten Regeln. Quadratische Steine werden aufeinander gesteckt. Auch die Sensoren und Motoren sind in Bausteine eingefügt. Und selbst die eigens für das System entwickelte Programmierung folgt dem Lego-Prinzip. Am PC werden die einzelnen Programmmodule wie Lego-Steine oder Puzzleteile auf einer grafischen Oberfläche aneinandergesetzt. Per Infrarot wird das Programm dann auf den Roboter übertragen, sodass er autonom agieren kann. Der hier hat einen Lichtsensor eingebaut. Und wenn ich jetzt mit der Lichtquelle auf den Lichtsensor gehe, das Programm muss ich noch anschalten, dann wirft er einen Ball. Das heißt, über einen Motor wird ein Arm bewegt, auf dem ein kleiner Tischtennisball liegt, der dann durch die Gegend fliegt. Was so spielerisch wirkt, hat durchaus professionelle Züge. Mindstorms wird auch an Universitäten eingesetzt, um Informatikstudenten in die Grundzüge der Robotik einzuweisen. Die mitgelieferte Software des Systems stößt dabei jedoch schnell an Grenzen. Auch Konrad und Bastian Schwarzbach reichte sie nicht aus. Sie haben für ihren Roboter das komplette Betriebssystem des Mikrochips ausgetauscht und mit Java eine sehr viel komplexere Programmiersprache verwendet. Das Austesten der Grenzen bei der Programmierung und bei der Konstruktion war für sie eine der größten Herausforderungen des Wettbewerbs. Da der Roboter mit einer Raumkapsel zur ISS transportiert werden sollte, musste an der Größe und am Gewicht gespart werden. Raketentreibstoff ist teuer. Bastian Schwarzbach, der für die Konstruktion des Roboters zuständig war, stieß noch auf ein weiteres Problem. Zum Bau durften nur die Steine aus den Mindstorm-Sets verwendet werden, keine sonstigen Lego-Teile. Der Grund dafür ist, dass die Bausteine alle zertifiziert sind. Also sie mussten getestet werden, weil ISS kostet 100 Milliarden Mark und das riskieren die ungern. Und dann musste jeder Lego-Stein, der in den ganzen Sets, jeder Schlauch, Stange, alles auf chemische Abstrahlung bzw. Aufnahme von Gasen getestet werden oder Brennbarkeit und alles. Und das ist eben der Grund auch, warum nichts anderes benutzt werden dürfte. Dann war die Frage so, ich kannte noch diese ganzen Lego-Steine so aus dem Gedächtnis. Deswegen habe ich immer so gedacht, ja, das Teil wäre ja ideal. Hab dann nachgeguckt, ja, nicht drin ist, dann wie kann ich das ersetzen? Und so war es eben auch im Zusammenbau später, dass das, was fehlte, das gibt so diesen Ansporn nochmal. Entstanden ist Chitter, so der Name des Roboters, ein etwa volleyballgroßes Konstrukt aus bunten Schläuchen und Bausteinen. Chitter wird in der ISS herumschweben und mit Hilfe einer Fangvorrichtung kleine Teile einsammeln, auf die er zufällig stößt, Kugelschreiber etwa oder Schrauben. Er wird sich in der Schwerelosigkeit der Raumstation dadurch fortbewegen, dass er sich von den Bordwänden abstößt. Mit Hilfe einer ausgeklügelten Lagevorrichtung kann der Roboter dabei das Gleichgewicht halten. Chitter ist bereits unterwegs zur ISS. Mitte Dezember reisen die beiden Hobbykonstrukteure zum russischen Raumfahrtzentrum Baikonur und verfolgen dort live per Video, wie die Kosmonauten an Bord den Roboter auspacken. Für den Umgang mit Chitter gibt es eine genaue Anleitung. Da steht ganz genau beschrieben drin, was sie zu tun haben, also wie er auszupacken ist, wie er eingestellt wird, was er dann macht, die Bemessungen am Anfang, um erstmal zu lernen, mit der Schwerelosigkeit umzugehen, was er da oben muss. All das ist sehr genau beschrieben, detailliert mit Fotos und so weiter. Und das haben sie auch bereits, also die wissen schon, was auf sie zukommt. Und die haben also wie bei einem ganz normalen Laborexperiment genaues Drehbuch, was sie zu machen haben. Und anschließend, glaube ich, wissen sie, wie sie das Ding bedienen und wie ein Jitter einzustellen ist und wie man damit arbeiten kann. Und ich gehe mal davon aus, dass nachdem die Videokameras abgeschaltet sind, dass sie das auch nicht gleich wegpacken werden, sondern es sind ja nun auch Naturwissenschaftler, Ingenieure, die wahrscheinlich auch einen gesunden Spieltrieb mit nach oben genommen haben. Wenn der Roboter seinen Zweck erfüllt hat und nicht mehr gebraucht wird, endet er als Sternschnuppe. Wie der meiste Weltraumabfall wird er steil in die Erdatmosphäre geschossen und verglüht dort. Den Robotern, die Monika Müllerburg mit ihren Kursteilnehmern baut, bleibt ein solch spektakuläres Ende erspart. Sie werden immer wieder gebraucht, um mit den vorhandenen Teilen neue Konstruktionen zu entwerfen. Das hat einen einfachen Grund. Das Basisset mit dem programmierbaren Baustein kostet nahezu 250 Euro. Jedes Erweiterungsset kostet extra. Ein teures Spielzeug. Aber ist Mindstorms überhaupt ein Spielzeug? Ja und nein. Und das ist, glaube ich, das Schöne dabei. Es ist etwas Spielerisches. Aber es ist eben ein spielerischer Zugang zu etwas Ernsthaftem. Es ist ein Lernzeug vielleicht auch. Der mehr als 50 Jahre alte Legostein ist im Computerzeitalter angekommen. Das Prinzip selber machen, kreativ werden, Neues ausprobieren gilt immer noch. Wenn ein Lego-Roboter langweilig wird, nimmt man ihn auseinander und baut etwas anderes daraus. Die Kosmonauten auf der ISS können diesen Vorteil der Legosteine nicht nutzen. Damit Chitter auf seinem langen Flug nicht kaputt geht, wurden alle seine Bausteine miteinander verklebt. Die Wirtschaft lahmt und auch im Geschäft mit Hard- und Software sieht es schlecht aus. Die Hersteller klagen über zurückhaltende Kunden, die Händler über beratungsintensive Produkte und niedrige Gewinnspannen. Beim Verkauf von Computerspielen hingegen ist die Situation noch etwas besser. Auch der Betriebssystem-Quasi-Monopolist Microsoft hat das erkannt und engagiert sich seit einigen Jahren nicht nur bei Büro-, sondern auch bei Spaß-Software. Und seit neuestem versucht sich die Software-Company sogar als Hersteller eines Spielecomputers. Xbox heißt das neue Gerät mit eingebautem Internetzugang, das man in den USA schon kaufen kann. Bei uns muss man sich hingegen noch ein wenig gedulden. Uwe Springfeld. Nein, der Weihnachtsmann hat kein Loch im Sack. Wer sich auf die Microsoft-Konsole für Videospiele, die Xbox, oder auf das Pendant von Nintendo, den GameCube, freute, muss sich vom Osterhasen sein Gerät ins Nest legen lassen. Zur Heiligen Nacht gibt es keine Qual der Wahl, sondern nur Sony, PlayStation 2. Das wundert, denn in den USA streiten sich die Konsolenhersteller längst um Kunden- und Marktanteile. Und ehrlich gesagt, bei Microsoft war es auch anders geplant, wie der für Spiele zuständige Pressesprecher von Microsoft Deutschland, Boris Schneider-Johne, zugibt. Unser allererster Plan war, weltweit gleichzeitig rauszukommen. Aber das war eine sehr blauäugige Idee von uns. Wir sind die Neulinge im Geschäft und wir sind am Anfang mit ein paar idealistischen Vorstellungen reingegangen. Das klingt, ist interessant, dass es auch Microsoft passieren kann, aber wir mussten von der Industrie eine Menge lernen über das Geschäft und eine der Geschichten war, du kannst nicht in allen drei Weltmärkten gleichzeitig starten. Der Spaß ist nicht ganz billig. Rund 300 Euro kostet die PlayStation 2 im Sonderangebot. Microsoft hat seine Xbox als High-End-Gerät eingestuft und wird ab 14. März nächsten Jahres rund 50% teurer sein, 479 Euro. Der Preis für den GameCube steht noch nicht fest, aber in Euro hört sich sowieso alles billiger an. Spielekonsolen haben längst den Part von Babysittern übernommen, die Kiste an die Glotze angestöpselt und Ruhe ist im Kinderzimmer. Ein Spielevergnügen, das pädagogisch geschulte Eltern wie die Sozialarbeiterin und alleinerziehende Mutter Andrea Bogisch aus Berlin nur mit gemischten Gefühlen anschaut. Ja, ich denke, was zu kurz kommt, ist ein Stückchen andere Spielarten oder dass wir eben so Brettspiele machen oder eben, weiß ich nicht, irgendwie... Ja, auch wenn andere Kinder kommen, dass eben nicht mehr so unbedingt runtergegangen wird oder so, sondern dass man sich viel halt vor dem Bildschirm wiederfindet und stundenlang halt davor hockt, ne? Der Neuwert von Gerät- und Spielesammlung im Zimmer ihres Sohnes haben mittlerweile den Preis eines gebrauchten Kleinwagens erreicht und jetzt mit 5 Jahren etwa auch dieselbe Nutzungsdauer. Kauft Mutter Bogisch heute ihrem kleinen Maxim eine neue Silberscheibe, muss sie darauf achten, dass sie die richtigen erwischt, die für PlayStation 1. Außer den 30 Milliarden Dollar der Kunden weltweit und den ewig offenen Kassen der Hersteller und Händler passt nichts zusammen auf dem Markt der Spielekonsolen. PlayStation 2-Spiele laufen nicht auf PlayStation 1. Wenn sich ganz kluge eine Xbox oder ein GameCube nebst Spiel vorab aus den Vereinigten Staaten mitbringen, funktionieren die in Europa nur mit Macken. Die Norm für Fernsehbilder unterscheidet sich in Anzahl der Bildzeilen und der Geschwindigkeit im Aufbau, was sich besonders bei schnellen Spielen wie Autorennen bemerkbar macht. Allein der japanische GameCube soll sich mit Lötkolben auf den amerikanischen umrüsten lassen. Ein schwacher Trost für Kunden in Tutzingen oder Filderstadt. Jemand wie Andrea Bogisch muss sich also entscheiden, wenn sie ihrem Sohn den Wunsch nach einer neuen Konsole erfüllt. Entweder sich dieses Jahr die PlayStation 2 zuzulegen oder im nächsten zu schauen, in welche der Gemeinden sie sich einkauft, in die sich die Spielergemeinschaft wahrscheinlich aufspalten wird. PlayStation gegen GameCube gegen Xbox. Die Fachpresse schreibt schon von einem Krieg der Konsolen und Microsoft steht eben nicht im Ruf, zart mit Konkurrenten umzugehen. Diesmal gibt man sich moderat. Ob er ernst meint, was Boris Schneider-Johne sagt? Langfristig wollen wir mit Xbox allerdings schon den Markt erweitern. Also in 2, 3, 4 Jahren auch die Leute, die heute noch keine Videospiele spielen, mit entsprechender Software ansprechen. Wir glauben, dass insbesondere die Online-Geschichten von Xbox, die in den nächsten 2, 3 Jahren passieren werden, auch uns da weiterhelfen, in diesem Markt entsprechend voranzukommen und damit noch mehr Leute an das Thema ranzuführen, als wir zurzeit schon haben. Dabei setzt man auf Technik. Zwar können die Xboxler mit ihren Maschinen nicht frei im Internet surfen, aber sie können weltweit miteinander spielen. Sonys PlayStation dagegen zwingt alle Mitspieler in ein Zimmer, wo sie neben dem Spiel vielleicht sogar miteinander reden könnten. Was ich auch mitkriege, ist so nach stundenlangem Computerspielen bei dem Großen oder bei dem PlayStation, dass auch fast so wie so ein Stückchen Erschöpfung auch manchmal ist. Also gar nicht richtig real in dieser Welt sein. Wenn die wirklich 2, 3 Stunden davor hocken und machen dann aus, habe ich immer so das Gefühl, dass die erstmal eine Weile brauchen wieder, um ins Hier und Jetzt so zurückzufinden. Alle Konsolen lesen ihre Spiele direkt von der CD. Nirgendwo muss man komplizierte Installationsroutinen durchlaufen. Trotzdem haben Microsofts Techniker eine Festplatte in die Xbox gebaut, einzig um umfangreiche Spielgeschehen zu speichern. Ich kann mir jetzt ein Autorennspiel bauen, wo die Autos bei einem Rennen kaputt gehen können. Und auch kleinste Details, beispielsweise ich fahre mir in meinen niegelnagelneuen SLK einen Kratzer rein. Beim anderen Spiel, meine Güte, Game Over, nächste Runde, fange ich wieder von vorne an. Ein Programmierer auf Xbox kann Spiele bauen und sagen, der Kratzer bleibt drin, solange bis der Spieler ihn behebt. Das heißt, man kriegt ein völlig anderes Verhältnis zu den Spielfiguren auf einmal, weil man eine lebende, sich entwickelnde Welt hat und Dinge, die man dort tut, haben tatsächlich eine Auswirkung auch auf spätere Spiele. Es bleibt fraglich, ob gerade die realitätsnahe Erfahrung, etwas kaputt machen zu können, der Xbox zum Durchbruch verhilft. Solche Ereignisse widersprechen jeder Fernseherfahrung. Kein Serienheld fährt sein einstmals zerschrammtes Auto. Keine zerstörte Wohnungseinrichtung bleibt Kleinholz, keine Wunde heilt in Echtzeit. Immer wieder kommen zwischen den Filmschnitten Heinzelmännchen und regeln den Schaden. An den Videospielen gefällt etwas ganz anderes, sagt Maxim, der 11-jährige Sohn von Andrea Bogisch. Ihm gefällt, einmal in ganz verschiedene Rollen zu schlüpfen. Einmal jede Person auf dem Bildschirm sein zu können und gleichzeitig auch Chef, der über die Konsole das Geschehen bestimmt und sei es nur ein Fußballspiel. Es macht so Spaß, wenn man so nicht selbst so Fußball spielen muss oder dass man so rennen, dass man mit allen so spielen kann. Maxim spielt auch persönlich Fußball, im Verein und das gar nicht schlecht. Jedenfalls stellt ihn der Trainer immer wieder auf und seine Mutter, Andrea Bogisch, überlegt noch, ob sie ihm mit einer neuen Spielekonsole dann zu Ostern nicht ein faules Ei ins Nest legt. Welt am Draht. Hightech-Spielzeug, so hieß das Thema der letzten knapp 30 Minuten hier auf SWR 2. Wenn Sie weitere Infos zum Thema suchen, sich über die behandelten Hightech-Spielzeuge weiter informieren möchten, das Manuskript der Sendung lesen oder die ganze Sendung noch einmal hören wollen, dann finden Sie all das auf unserer Homepage www.swr2.de/wissen. Noch einmal die genaue Adresse www.swr2.de/wissen. Dort klicken Sie dann einfach die Welt am Draht Homepage an. So, das war's für heute. Die nächste Ausgabe von Welt am Draht können Sie am 25. Februar hören, wieder hier auf SWR 2. Und dann heißt unser Thema Geografie des Cyberspace. Mein Name ist Michael Stein. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hören uns. Morgen heißt es in SWR 2 Wissen, Ski und Rodel schlecht. Es geht um den Schwarzwald im Klimawechsel.